dem Narren aus lauter Narren, denn die sind zum Schutze der Gesellschaft drin. Doch für alle, die noch nie im Narrenhaus waren, erzähl ich die Geschichte, wie ich reingekommen bin. Ich gehe im Pyjama zum Wirtshaus ums Eck. Ich zieh mich doch nicht um für das Stückchen Weg. Auf einmal springen zwei aus einem Wagen raus. Die schnappen mich und bringen mich ins Irrenhaus. Dort dachten sie, ich bin ein entsprungener Narr und sperr mich in die Gummizelle, so ich war. Ich schrei, das ist ein Irrtum, lass mich ans Telefon. Die lachen nur und sagen, ja, das kennen wir schon. Lasst mich aus, lasst mich raus, lasst mich raus. Lasst mich raus, ich bin nach Haus. Lasst mich raus. Ich meine, ich bin nicht verrückt, was eine sage ich euch gleich. Ich bin ein Durchschnittstrottel aus Österreich. Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Jetzt war ich in der Gummizelle die ganze Nacht und am Morgen haben sie einen zu mir reingebracht. Der hat so gelacht und sagt ein klarer Fall. Mir scheint, sie sind nicht ganz normal. Zuerst hab ich gedacht, na, das ist auch so ein Narr. Dann stellt sich heraus, dass er der Irrenarzt war. Ich geb ihm eine und nehm mir sein Gewand. Und so gelingt die Flucht mit mehr Glück als Verstand. Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Lasst mich raus, ich will nach Haus. Lasst mich raus. Ich meine, ich bin nicht verrückt, was eine sag ich euch gleich. Ich bin ein Durchschnittstrottel aus Österreich. Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Lasst mich raus, lasst mich raus, lasst mich raus. Sind im Narrenhaus nur die Narren. Und man kommt schwer heraus und ziemlich leicht hinein. Und die ganze Welt steckt sehr oft voll Gefahren. Denn die Blöden sperren bei uns die Gescheiten ein.